Anfang dieser Woche wollte der venezolanische Staatspräsident Maduro noch die USA vor den Internationalen Gerichtshof bringen, weil die Bush-Regierung Massenmorde im Irak und in Libyen begangen habe. Er reagierte damit auf neue Sanktionen, die der US-Senat gegen venezolanische Spitzenfunktionäre wegen der Unterdrückung der Opposition verhängt hatte. Eine Ministerin rief sogar dazu auf, US-amerikanische Touristenvisa zu verbrennen. Doch gestern schien alles vergessen. Maduro feierte die Befreiung der drei kubanischen Helden, also der Spione, die von den USA freigelassen wurden, und fügte hinzu: Das ist ein Sieg Fidels und des kubanischen Volkes. Man muss aber auch diese Geste von Barack Obama und seinen Mut anerkennen. Denn das ist möglicherweise der wichtigste Schritt in seiner Präsidentschaft. Nicolas Maduro vertrat bereits als Außenminister eine Linie der Annäherung an das Land, das der damalige Präsident Chavez gern als Imperium verteufelte. Er hat als dessen Erbe später allerdings die antiimperialistische Politik übernommen. Die Annäherung zwischen Kuba und den USA könnte diese Position verändern, denn Venezuela hat sich damit weitgehend isoliert von den Bruder- und Nachbarländern. Einstimmig haben die Präsidenten des Mercosur-Bündnisses auf ihrem Gipfel in Argentinien die Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Seiten begrüßt. Gastgeberin Cristina Fernández de Kirchner sagte zu ihren Kollegen aus Brasilien, Uruguay, Venezuela, Paraguay und Bolivien sogar, dass sie das Ende der Blockade niemals für möglich gehalten habe, und fügte hinzu: Ich möchte auch an die Würde des kubanischen Volkes erinnern, das jahrzehntelang der durch die Konfrontation verursachten Notsituation widerstanden hat. Und ich beglückwünsche die Regierung von Havanna, dass sie ihr eigenes Volk in diesem Konflikt nie verraten hat. Die kubanische Bevölkerung war auch ein Gefangener dieser Konfrontation, denn jede Notlage wurde von der Regierung mit dem Verweis auf die Blockade gerechtfertigt, die trotz aller neuen Sanktionen längst durchlöchert war. Die endgültige Beseitigung des Embargos forderten nun die Staatspräsidenten des Mercosur-Bündnisses. Darin sind sich überhaupt alle Regierungen Lateinamerikas seit langem einig. Auch Dilma Rousseff, die brasilianische Präsidentin und ehemalige Guerillera, äußerte größte Zufriedenheit. Gerade wir, die wir für gesellschaftliche Veränderungen gekämpft haben, begrüßen die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Und ich beglückwünsche Castro, Obama und Franziskus als die wichtigsten Faktoren dieser Annäherung. Die Rolle des Papstes wurde in vielen Stellungnahmen gewürdigt. Eine Normalisierung des Verhältnisses der sogenannten Erzfeinde hatten auch dessen Vorgänger angestrebt. Aber in dem progressiven Papst aus Argentinien fanden beide Seiten einen idealen Moderator. Es war sicher nicht zufällig, dass die letzte Konferenz der beiden Verhandlungsdelegationen im Herbst im Vatikan stattfand. Die lateinamerikanischen Regierungen wurden in den letzten Jahren oft kritisiert, dass sie der Verfolgung der Opposition in Kuba tatenlos zusehen würden. Doch gerade Brasilien, Argentinien und Uruguay dürften hinter den Kulissen die 18 Monate andauernden Gespräche diplomatisch begleitet haben. Deshalb wird auch der Teilnahme Kubas auf dem Gipfeltreffen der UAS im April in Panama nichts mehr im Wege stehen. Erstmals ist ein Castro dazu eingeladen. Und dort wird es dann auch zum ersten offiziellen Handschlag der beiden Präsidenten kommen.